Erster Abram war 99 Jahre alt. Gott erschien ihm und sagte, ich bin der allmächtige Gott. Lebe so, wie ich es will. Zweiter, ich mache ein Versprechen zwischen uns. Du wirst sehr viele Nachkommen haben. Dritter, Abram warf sich auf den Boden. Gott sprach weiter zu ihm. Vierter, das ist mein Versprechen, du wirst der Vater von vielen Völkern sein. Fünfter, du heißt nicht mehr Abram. Dein Name ist jetzt Abraham. Ich mache dich zum Vater vieler Völker. Sechster, ich schenke dir sehr viele Kinder. Aus deiner Familie werden ganze Völker und Könige kommen. Siebter, dieses Versprechen gilt für immer. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Kinder. Achter, ich gebe dir und deinen Kindern das Land Kanaan. Es gehört euch für immer. Ich werde euer Gott sein. Neunter, Gott sagte zu Abraham, du und deine Kinder müssen sich an unser Abkommen halten. Zehnter, das ist die Regel für unser Abkommen, alle Männer bei euch müssen beschnitten werden. Elfter, ihr sollt euch beschneiden lassen. Das ist das Zeichen für unser Versprechen. Zwölfter, jeder Junge muss mit 8 Tagen beschnitten werden. Das gilt für alle, auch für Sklaven. Dreizehnter, alle in deinem Haus müssen beschnitten sein. So sieht man mein ewiges Versprechen an eurem Körper. Vierzehnter, ein Mann, der nicht beschnitten ist, gehört nicht mehr zu seinem Volk. Er hat mein Versprechen gebrochen. Fünfzehnter, Gott sagte auch, deine Frau heißt nicht mehr Sarai. Ihr Name ist jetzt Sarah. 16. Ich werde sie segnen. Sie wird einen Sohn bekommen. Sie wird die Mutter von Völkern und Königen sein. 17. Abraham warf sich auf den Boden und lachte. Er dachte, kann ein Mann mit 100 Jahren noch Vater werden? 18. Abraham sagte zu Gott, bitte lass doch Ismael unter deinem Schutz leben. 19. Gott antwortete, nein, Sarah wird einen Sohn bekommen. Er soll Isaak heißen. Mit ihm halte ich mein Versprechen. 20. Ich habe dich auch wegen Ismael gehört. Ich werde ihn segnen. Er wird ein großes Volk werden. 21. Aber mein besonderes Versprechen gilt für Isaak. Sarah wird ihn nächstes Jahr um diese Zeit gebären. 22. Als Gott fertig war mit Reden, verließ er Abraham. 23. Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle Männer in seinem Haus. Er beschnitt sie noch am selben Tag. 24. Abraham war 99 Jahre alt, als er beschnitten wurde. 25. Sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er beschnitten wurde. 26. An diesem Tag wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. 27. Auch alle anderen Männer in seinem Haus wurden mit ihm beschnitten.